Tieren durch einen dunklen Gang. So, links, links, links ab. Da geht's weiter. Rechts von mir, eigentlich über mir. Ja, das ist der Siphon eines Waschbeckens. Scheinbar eine Spüle. Ja, das ist ein Spülbecken von unten. Ein bisschen eklig ist das. Ich krabble in den Raum. Ich bin da. Ich bin da, wo normalerweise die Putzeimer stehen. Gregor Schneider, Ohr 19b, Liebeslaube, maximal 2 Personen. Reit 1995, Venedig 2001. Ja, wir haben ja auch ein Körpergefühl. Wir empfinden ja auch mit dem Bauch. Und das Ganze schafft ein Bewusstsein, ein Wahrnehmen von Wirklichkeit, von einer von uns gemachten, konstruierten Wirklichkeit. Raum im Raum. Tischlerplatten auf Holzkonstruktion. Ein Fenster, eine Leuchte, eine Wanne, ein Heizkörper, ein Wandschrank, eine Matratze. Draußen ist Frühling und ich bin im Museum. In einem gebauten Zimmer, einem weißen Zimmer. Ein Jugendzimmer ist das. Nein, ein bisschen wie ein Gefängnisraum. Aber ganz weiß. Alles weiß. Mir gegenüber ein weißes Fenster mit Milchglas anscheinend. Links ein einfaches Bett, auch ganz weiß. Rechts eine alte Badewanne, die gibt's im Gefängnis so nicht, also doch kein Gefängnisraum. Ein Klapptisch davor an der Wand. Ups, an der Badewanne gibt's gar keinen Wasseranschluss. Vor allem gibt es hier wirklich keine Tür. Es gibt keine Tür, durch die man rein oder rauskommt. Der Weg durch den Wandschrank an der Spüle unten vorbei, den ich gerade gekommen bin, das ist der einzige. Aber ich behaupte einfach, dass wir nicht nur in Begriffen und in Bildern denken, sondern dass Erfahrung machen oder Nicht-Erfahrung zu machen natürlich unseren gesamten Körper betrifft. Und da wird dann auch keine Sinneswahrnehmung oder keine Art zu denken ausgespart. Die Liebeslaube, eine Kunstbegehung von Stefan Zetnik. Komm in meine Liebeslaube, in mein Paradies, denn in meiner Liebeslaube träumt es sich so süß, wenn in den Büschen... Wir fragen, erstens, was ist das Wohnen? Und zweitens, inwiefern gehört das Bauen in das Wohnen? Martin Heidegger. Erstens, Bauen ist eigentlich Wohnen. Zweitens, das Wohnen ist die Weise, wie die Sterblichen auf der Erde sind. Oktober, Darmstadt, Mathildenhöhe, starker Wind und Regen, Museum fast leer. Niederschlag 1,5 Liter pro Quadratmeter, Außentemperatur 6 Grad Celsius, Windstärke 12,4 Meter pro Sekunde. Bin durchnässt, schlecht gelaunt. Gehe durchs Museum, bin ungeduldig, Füße tun weh. Bei Windgeschwindigkeiten über 10 Meter pro Sekunde in Kombination mit Starkregen ist ein Ort namens Liebeslaube genau das Richtige. Lauben kann man abmessen. Innentemperatur im Foyer 16 Grad Celsius. Holzboden grau, weiß verputzte Wände und Decke. 416 mal 285 mal 315 Zentimeter. Kleiner Ausstellungsraum. Hier hängt gar nichts. Ist wohl nur ein Durchgang. Ein dicker Museumswärter. Anzug sitzt schlecht. Verlagert von einem Bein aufs andere. Füße sind noch müder als meine. Er schaut mich an, neugierig. Schnell weggucken. Ich mag nicht mit ihm sprechen. Ich suche die Liebeslaube. Der von der Einbildungskraft erfasste Raum kann nicht der indifferente Raum bleiben, der den Messungen und Überlegungen des Geometers unterworfen ist. Er wird erlebt. Gaston Bachelard. Und er wird nicht nur in seiner Positivität erlebt, sondern mit allen Parteinahmen der Einbildungskraft. Er konzentriert sein im Inneren der Grenzen, die beschützen. Jetzt jemand, der aus der Bildhauerei kommt, sage ich jetzt mal, hat ja auch nicht... macht dann nicht diese Begriffsarbeit. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch Begriffe nicht die Komplexität unserer Erfahrung ausdrücken. Bin schon fast an der nächsten Tür und bleibe dann aber doch kurz stehen. Der Wärter grinst, als ich mich umdrehe. Er schwitzt, lehnt mit dem Rücken an der weißen Wand. Da ist ein Viereck hinter ihm in der Wand. Ich starre. Er grinst mehr, will nicht an ihn ran, aber komme näher. Eine Geheimtür. Ach, vielleicht hat er da drin auch nur seine Wasserflasche und ein süßes Teilchen vom Bäcker, aber er grinst. Was heißt dann, ich bin? Das alte Wort bauen, zu dem das Bin gehört, antwortet. Ich bin, du bist. Besagt, ich wohne, du wohnst. Mensch sein, als Sterblicher auf der Erde sein, heißt wohnen. Suchen Sie die Liebeslaube? Fragt mich der Wärter. Da geht's hier rein. Das sollen die Besucher eigentlich selber herausfinden, auf Anweisung des Künstlers. Ich bleibe stehen. Also kein Depot für süße Teilchen. Dann hätten Sie wohl besser geschwiegen, sage ich. Er schmollt und schiebt sich zur Seite. Ich komme näher und bin gespannt. Links zwei Scharniere. Dahinter? Meine Furcht vor dem Unbekannten war an diesem Punkt sehr groß. H.P. Lovecraft. Wir blieben lange im Zweifel, ob wir unsere Nachforschungen einstellen oder ob wir unserem Abenteuermut nachgeben und jeglichem Grausen trotzen sollten, das uns in diesen unbekannten Tiefen erwarten könnte. Ich schaue auf das einmal ein Meter große Viereck, wo es reingehen soll. Also jeder hat so seinen eigenen Zugang zur Welt. Aber es gibt ja keinen... Kein Beleg, dass das Wissen einen besseren Zugang zur Realität schafft. Wir haben jetzt die Liebeslaube vor, ich glaube, 3 Jahren in Basel präsentiert, auf der freien Fläche in der Art Unlimited. Und die ist hervorragend angekommen. Natürlich wusste jeder, Gregor Schneider, Goldene Löwen, eine Arbeit aus Venedig. Dietmar Lörl, Galerist von Gregor Schneider. Die Raumskulptur Liebeslaube habe ich zuerst wissentlich in Venedig gesehen. Ich bin in die Liebeslaube reingekrochen. Da muss man zuerst unter einer Spüle, also eine Küchenspüle, auf allen Vieren oder noch tiefer durchkriechen und kommen dann in ein Schlafzimmer. Ich bin da auch durchgekrochen, meiner Kamera um den Hals baumend. In dem Schlafzimmer waren 3-4 Leute drin. Hinter mir kam noch jemand und wir waren plötzlich zu 8-9 in dem Raum. Wir kamen auch nicht mehr raus, weil immer wieder einer kam. Das war eine etwas seltsame Situation, da haben manche gesagt, ja, jetzt mal stehen bleiben, wir wollen wieder raus. Das ist schon seltsam. Ein Raum, in dem man nicht mehr raus kann. Man kann nur auf allen Vieren wieder rausgraben. Und wenn er einen entgegenkommt, kann man nicht raus. Jetzt ist der Wärter weg. Ich krieche da rein. Ein paar Meter vor mir biegt der Tunnel nach links ab. Von dort sehe ich helles Licht, dann sehe ich nur weiß. Muss meinen Kopf an einem Siphon vorbeisteuern. Über mir die Unterseite eines Spülbeckens. Matt, Silber. Meine Hände betreten Linoleum. Türkis glänzend, sauber, hell. Ich erinnere mich an eine alte Frau im Krankenhausflur, die vergessen hatte, wo sie hin wollte. Ich habe meinen Krabbeleingang jetzt im Rücken. Links von mir ein schmales weißes Bett, dem Bett gegenüber rechts eine weiße Badewanne. Zum Glück ist kein anderer Besucher hier. Stehe allein im Raum. Wer zieht sich denn zur Liebe in solch einen spießigen, piefigen Ort zurück? Udo Kittelmann, Kurator und Direktor der Nationalgalerie Berlin. Das ist nicht kein romantischer Ort, das ist eher ein Ort, der sich zur Liebe gar nicht so eignet. Es ist ja eher eine Absteige, es ist eher ein Ort, den man wählen würde für ein mögliches Liebesspiel, wenn einem kein anderer Ort gegeben ist. Soll man hier baden können? Mit der Liebsten? Ohne Wasser? Immerhin gibt es einen Hocker, einen Badezimmerhocker mit vier metallenen Füßen, oben gerundet, weiß. Auch die Sitzfläche ist weiß, aber aus Holz. Baden im Trocknen? Hier ist gar kein Wasserhahn eingebaut. Der Liebeslaue war zumindest so gebaut, dass man sich darin aufhalten kann, längeren Zeitraum. Also mit dem Wasseranschluss, mit dem Kühlschrank, mit dem Grammophon. Also das war schon ein Raum, in dem man durch den Wandschrank reinkommt, die Tür schließt und sich auch aufhalten kann. Ein älterer Holzkasten mit einer Kurbel steht auf einem an der rechten Wand befestigten Tisch. Der Tisch ist zwischen der riesigen, die jetzt hinter mir liegenden Stirnseite völlig ausfüllenden Schrankwand aus weißem Schleiflack, aus der ich kam, und der Badewanne. Der Holzkasten ist verschlossen. Ein Hocker davor. Den Hocker kenne ich. IKEA. Aus den 90ern. Die Liebeslaube muss man erfühlen, erahnen. Die kann ich nicht groß erklären. Da würde ich erklären, sagen, jetzt gehen Sie bitte rein, kriechen Sie rein, beobachten Sie sich, Ihr Gefühl, setzen Sie sich dort aufs Bett und denken darüber nach. Und wenn Sie dann rauskommen, sprechen wir darüber. Kellohocker. Massivholz, klar lackiert, Stahlrohr. Durchmesser 33 cm, 45 cm hoch, 19 Deutsche Mark. Als meine Großmutter gestorben war und wir den Nachlass durchsehen mussten, fanden wir alte Postkarten. Die hatte ihr Mann geschickt aus dem Ersten Weltkrieg. Auf einer war eine einfache, schlecht kolorierte Zeichnung. Ein kleiner, dicker Soldat sitzt auf einer mit Rosen überwucherten Bank. Und seine Liebste in einem blau-weißen Kleid krault ihm das Kinn. In der oberen Ecke der Karte steht auf dem Blau des Himmels: Komm in meine Liebeslaube. Hatte meine Großmutter fast 50 Jahre aufgehoben, die Karte. Vielleicht war das sein letzter Gruß. Jedenfalls ist er damals aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen. Ja, die Liebeslaube, die befindet sich heute im Hamburger Bahnhof. Als eine quasi permanente Installation. Das ist eine Leihgabe. Und Sie sehen daraus, Gregor Schneider ist mir immer noch sehr nah. Und ich könnte ihm jeden Tag wieder in dem Werk der Liebeslaube begegnen. Gehe auch sehr häufig dort rein in den Raum. Ich denke, das sind so Räume, die in einem privaten Haus selbst initiiert entstanden sind und die baut jemand erstmal für sich. Und wenn ich die Sachen natürlich ausbaue und hier so einen öffentlichen Raum baue, dann ist es natürlich offen für den Besucher. Gegenüber von Klapptisch und Wanne steht das schmale Bett. Weiße Bettwäsche aus Leinen, nicht gebügelt. Ich lege mich vorsichtig drauf. Meine Hände fahren über den ganz leicht rauen Stoff. Kühl. Vor 3-4 Jahren hatte ich die Frage von jemandem und die Frage an mich gerichtet, ob man in dem Schlafzimmer im Hamburger Bahnhof schlafen kann. Habe ich den Udo Kittelmann angerufen und gesagt, ja, ist das möglich? Da war er sogar bereit, ihren Schlüssel zu geben. Durfte die Frau dann da schlafen. Sie war wohl, glaube ich, nicht die ganze Nacht da. Sie ist dann zwischendurch wieder gegangen. Das ist ja das Wunderbare an seinem Werk. Es bedarf nicht einer intellektuellen Auseinandersetzung, sondern es wirkt direkt. Als Kind hatte ich eine Holzhütte im Garten. Mein Vater hat sie extra für mich gebaut. So groß wie die Liebeslaube, aber anders geschnitten. Nicht lang und schmal wie hier, gar nicht steril. Sie war über eine Kuhle im Erdboden gebaut und ich konnte mich platt machen und unter das Holzkonstrukt kriechen bis in die Kuhle. Das beste Versteck überhaupt. Die beste Erde für gebackene Erdkugeln. Ja, da kommt es auf das ideale Mischverhältnis von Wasser und Erde an. Und am wichtigsten, die Erde muss aus der Kuhle kommen. Ich hatte die Liebeslaube ja auch einmal in die Oper, in die Volksbühne eingebaut. In den Rängen des Publikums platziert, hoch über den Rängen. Und man konnte da sich so Übernachtungen buchen. Oder während einer Vorstellung konnte man dort sich aufhalten. Und wenn man dann etwas von der Vorstellung mitbekommen möchte, konnte man auch ein Fenster öffnen. Ich liege im Bett. 90 Zentimeter ist der goldene Schnitt für Zufriedenheit und Sicherheit. 90 Zentimeter sind gleich Geborgenheit. Also man war abgeschirmt und gleichzeitig konnte man Teil der Aufführung werden. 90 Zentimeter und ich sind eine perfekte, ruhige, tief atmende Einheit. Mein Himmel ist sehr klein. Die Matratze ist ganz weich. Ich stehe nie wieder auf. Meine Arme liegen schwer auf der Decke, fühlen sich lang an. Ganz lang. Bis zu meinen Füßen sind es 4,70 Meter. Die Wand rechts von mir sieht glatt aus, mag ich gerne anfassen. Oben helles Licht. Wie im OP, schätze ich, aber da war ich noch nie. Wollte immer schon mal wissen, wie sich Narkose anfühlt. 1, 2, 3 und weg. Nicht allein unsere Erinnerungen, auch unsere Vergessenheiten sind einquartiert. Unser Unbewusstes ist einquartiert. Gaston Bachelard. Ein kleines Kind liegt im Hochbett, glänzendes, freundliches Holz. Eine breite Latte verläuft an der Seite, damit ich gar nicht rausfallen kann. Zwischen Latte und Matratze gibt es einen schmalen Spalt. Ich umhülle mich ganz mit meiner Decke, bis die Luft alle geht. Ich spähe durch den Spalt. Frischluft. Jetzt kann ich alles sehen. Unsere Seele ist eine Wohnung. Und wenn wir uns an Häuser und Zimmer erinnern, lernen wir damit, in uns selbst zu wohnen. Die Bilder des Hauses bewegen sich in zwei Richtungen. Sie sind in uns, ebenso wie wir in ihnen sind. Ich sitze auf dem Badewannenrand. Schaue auf das Bett. Hier herrscht eigentlich Stille. Totale Stille. Das weiße Laken ist sauber. Bloß nicht vollbluten. Blut hinterlässt Spuren auf weißen Laken. In Süditalien hängen sie das Laken am Morgen nach der Hochzeit raus. Jeder kann sehen, Consumatio. Die Ehe wurde geschlossen. Ist aber kein Blut auf dem Laken, Schande für Familie und Braut. Die liegt nachts starr unter dem Bräutigam und betet zu Maria, Mutter Gottes, um roten Ausfluss. Es tut weh, zieht und reißt. Ein gutes Zeichen. Ich liege hier ohne Mann und ohne Blut und denke an die Braut. Sie war so niedlich und charmant. Die Königin war sie, der Laubenkolonie, mit ihrer zarten kleinen Hand. Im duftgen Blütenhauch pflanzt sie den Rosenstrauch. Und abends, wenn die Sonne sank, legt sie den Spaten hin. Dann träumt auf grüner Rasenbank die schöne Gärtnerin. Wo wärst du hier, dann sag ich dir, komm in meine Liebeslaube, in mein Paradies. Denn in meiner Liebeslaube träumt es sich so süß, wenn in den Büschen verliebt die Heimchen schwirren, zärtlich die Taubenpärchen girren, freundlich der sanfte Mondschein lacht, hält Amor die Liebeswacht. Hoffentlich kommt jetzt nicht sofort ein anderer Besucher hier rein. Es ist eine merkwürdige Temperatur hier. Ich gehe ans Fenster. Versuche es zu öffnen, es geht nicht. Es wäre gut, wenn man den Raum von innen verschließen könnte. Toll eigentlich, dass es hier keine Türe gibt. Ich habe mit offenen Räumen noch nie umgehen können. Einfach alleine sein können. Und sicher. Ich habe oft daran gedacht, dass ich mich gern mal darin versuchen würde, ein Gefangener zu sein. Die Zelle müsste in Schlachtschiff Grau gehalten sein. Glenn Gould. Soweit ich sehen kann, hat Bewegungsfreiheit gewöhnlich nur mit Mobilität zu tun und Redefreiheit meist mit gesellschaftlich sanktionierter verbaler Aggression. Und eingekerkert zu sein, wäre die perfekte Probe auf die eigene innere Mobilität und auf die Stärke, die einen befähigen würde, kreativ aus der Situation des Menschen herauszutreten. Es ist einfach so, dass ich nie die Versessenheit auf Freiheit verstanden habe, die es in der westlichen Welt gibt. Die Russen haben 1967 mal einen Versuch gemacht, 3 Männer in einem Zimmer so groß wie dieses hier, 1 Jahr lang, eingeschlossen. Die wollten testen, wie Menschen miteinander klarkommen, wenn sie zum Beispiel zum Mars fliegen. Er ist total daneben gegangen. Die Männer haben sich nach ein paar Wochen gehasst. Die Windstärke außerhalb des Museums beträgt 6, aber die Größe ist ungenau. Und immer unvorhersehbar. Die Natur draußen ist unvorhersehbar. In der Liebeslaube herrscht eine exakte Windgeschwindigkeit von 0. Jede kleinste Abweichung geht von mir aus. Wenn die Liebeslaube meine Welt ist, dann verändert nur meine Bewegung die Welt. Es ist mein Recht als Epizentrum, die Ursache jeglicher Veränderung zu sein. Somit bin ich in allem. Die Vermessung der Welt lässt keinen Raum für Panik. Das Ende der Angst. Sicherheit. Das altsächsische Wunon, Wunyan bedeutet, ebenso wie das alte Wort bauen, das Bleiben, das sich aufhalten. Aber das gotische Wort Wunyan sagt deutlicher, wie dieses Bleiben erfahren wird. Bunyan heißt zufrieden sein, zum Frieden gebracht, in ihm bleiben. Das Wort Friede meint das Freie, das Frühe, und Fried bedeutet bewahrt vor Schaden und Bedrohung. Freiheit wohnt nicht auf dem Highway 66 mit Wind in den Haaren. Freiheit hat Windgeschwindigkeit 0. Musik. Haus ist unser Winkel der Welt. Es ist unser erstes All. Es ist wirklich ein Kosmos. Ein Kosmos in der vollsten Bedeutung des Wortes. Jede Ecke ist ein Winkel. Hier sind es immer rechte Winkel. Der amerikanische Fotograf Irving Penn ließ für seine Porträts prominenter Zeitgenossen einen sehr spitzen Winkel aus zwei Stellwänden bauen, in dem sich die Modelle frei positionieren sollten. Frei in einer spitzen, fensterlosen Ecke. Truman Capote hockte auf einem Stuhl in der Enge des Winkels, eingehüllt in einen Wintermantel. Und man ahnt auf dem Bild von 1948, welch einsames Ende er später einmal nehmen wird. Langsam wird mir richtig kalt hier. In dem Haus auf der Daheimerstraße hatte ich ja die Vorstellung, man sollte einmal reingehen, dann wird man geschluckt. Aber das hat auf mich eine große Faszination ausgeübt, weil ich mich ja lange für nicht mehr betretbare, nicht mehr sinnlich erfahrbare, total isolierte Räume beschäftigt habe. Also letztendlich ist das für mich so ein Fenster in eine andere Sphäre, die aber konkret gemacht ist. Mhm. Also nicht ausgedacht. Mhm. Geist und Form hat da eine Verbindung. Dies ist jetzt meine Zelle. Eine Liebeslaube. Liebe als Schutz. Eine Laube als Zelle. Die Liebeslaube als Schutzzelle. Eine kalte Schutzhaftzelle. Ich könnte hier warten, bis der freundliche Museumswärter da draußen mich abholt. Und wenn er mich nicht holt, wenn keiner mich holt und das Licht ausgeht, ich probiere, den elektrischen Heizkörper anzustellen. Aber er hat keinen Strom. Welches ist das Verhältnis von Mensch und Raum? Ist die Rede von Mensch und Raum? Dann hört sich dies an, als stünde der Mensch auf der einen und der Raum auf der anderen Seite. Doch der Raum ist kein Gegenüber für den Menschen. Es gibt nicht die Menschen und außerdem Raum. Wir haben ein Gebäude zu beschreiben und zu erklären, dessen oberstes Stockwerk im 19. Jahrhundert errichtet worden ist. Das Erdgeschoss datiert aus dem 16. Jahrhundert und die nähere Untersuchung des Mauerwerks ergibt die Tatsache, dass es aus einem Wohnturm des 11. Jahrhunderts umgebaut worden ist. Carl Gustav Jung. Im Keller entdecken wir römische Grundmauern und unter dem Keller befindet sich eine verschüttete Höhle, auf deren Grund Steinwerkzeuge in einer höheren Schicht und Reste der gleichzeitigen Fauna in der tieferen Schicht aufgedeckt werden. Das wäre etwa das Bild unserer seelischen Struktur. Und diese Vorstellung, dass in Material Information eingeschrieben ist, die scheint mich zu verfolgen. Wenn die Risse im Grund spürbar werden, die Fäulnis dringt aus dem Boden, da beginnt die Konstruktion eines eigenen Koordinatensystems, basierend auf messbaren Konstanten des Alltags. Schlafzimmer, Bett, Holzhütte, Erdkuhle, Schichtung. Übereinander Schichtung der Lebensräume. Ja, wir wissen natürlich, dass das Geist im Kopf entsteht. Und unser Gehirn ständig rekonstruiert. Und dieser Rekonstruktionsapparat schafft unsere Wirklichkeit. Der Geist ist natürlich auch nicht ohne Körper denkbar. Und was Geist ausmacht, ist ja auch eine Erfahrung von... Ja, ist eine Erfahrung. Erfahrung wäre wiederum die Summe von allen Dingen innerlich wie äußerlich, die wir wahrnehmen. Risse im Grund spürbar. Grundriss, berechenbar. Ich sehe mich um, suche nach Briefpapier und Bleistift. Zwei Schritte bis zur Schrankwand, die Konstruktion der Liebeslaube festhalten. Unser Ziel ist klar. Wir müssen zeigen, dass das Haus für die Gedanken, Erinnerungen und Träume des Menschen eine der großen Integrationsmächte ist. In seinen 1000 Honigwaben speichert der Raum verdichtete Zeit. Dazu ist der Raum da. Ich öffne die linke Schranktür. Kleiderstange aus Holz, zwei Drahtbügel, unten eine Schatulle mit Schallplatten, kein Bleistift, kein Papier. Öffne die rechte Schranktür. Oben sind Gläser, ein paar Teller, unten eine Küchenzeile, ein, zwei Plattenkocher, ziemlich altmodisch, vereinzelt Besteck, eine Pfanne. Auf der oberen Ablage eine Thermoskanne. Könnte ich hier leben? Könnte ich hier leben? Ich meine, schlafen, essen, trinken, träumen, wachen, erinnern, vergessen, atmen, denken. Oben hängt eine unwirkliche Glühbirne von der Decke. Vielleicht kommt von ihr die Kälte, die in mir kriecht. Ich greife nach der silbernen Thermoskanne auf der Ablage. Der Verschluss geht ganz schwer auf. Einmal war ich früh morgens wandern, Thermoskanne und Proviant im Rucksack. Bergauf, oben ein Foto, bergab. Auf halbem Weg runter wurde es plötzlich schnell dunkel und frostig. Proviant alles weg, außer der Thermoskanne mit dem Brennnesseltee. Ich erinnere den brühend heißen Wasserdampf im Gesicht und auf der Oberfläche treiben die Brennnesseln. In der Kanne war es immer noch früher Morgen. In dem die ganze Wand ausfüllenden Schrank steht ein Herd. Meine Großmutter hatte so einen. Zwei dicke Platten. Einen emaillierten Unterbau. Sieht schwer aus, das Ganze. Für sie der Gipfel des Fortschritts. Höhepunkt der Moderne. Da sollte eine russische Babuschka mit geblümtem Kopftuch einen Kupferkessel draufwuchten und gleichzeitig mit dem Kochlöffel ihren Enkeln den Hintern versohlen. Das passt besser. Nepo schluschni rabonjok oboschte. Wie klagt es durch die Küche? Zentrum des Familienlebens. Unübersichtlich. Überfüllt. Wir wissen ja, dass wir erst Dinge erkennen, wenn wir sie beschreiben. Der AEG-Tischherd mit Muldenkochplatten zeichnet sich durch auffallend kurze Anheizzeiten aus und gewährleistet infolge der für jede Kochstelle vorhandenen dreifachen Wärmeregelung einen besonders wirtschaftlichen Betrieb. Die AEG-Muldenkochplatten wurden aufgrund einer mehr als 6 Jahrzehnte langen Erfahrung der AEG im Bau von Elektrokochgeräten entwickelt. Sie bieten absolute Betriebssicherheit und höchste Qualität. Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. AEG. Als Kind dachte ich, das sei die Abkürzung für aus Erfahrung gut. Ich wusste damals nicht, dass das nur ein Werbespruch war. 4 Positionen haben die beiden geschwungenen schwarzen Bakelitschalter. 0. Hierbei sind die Kochstellen ausgeschaltet. 1. Bezeichnet die Fortkochstufe, die so bemessen ist, dass der im Kochen befindliche Topfinhalt dauernd siedend gehalten wird. 2. Benutzt man zum Weiterbraten in der offenen Bratpfanne oder als Fortkochstufe für sehr große Speisemengen. 3. Ist die stärkste Stufe, wird benutzt zum Ankochen oder Anbraten der Speisen. Eine wesentliche Ersparnis beim Kochen lässt sich durch Übereinanderstellen der Töpfe, Turmkochen, erzielen. Selbst dann, wenn die Sterblichen, wie man sagt, in sich gehen, wenn wir uns, wie man sagt, auf uns selbst besinnen, kommen wir im Rückgang auf uns von den Dingen her, ohne den Aufenthalt bei den Dingen preiszugeben. Der elektrische Anschluss erfolgt durch fest eingebaute dreiadrige Zuleitung und Schuko-Wandstecker bei 220 Volt. Sogar der Bezugsverlust zu den Dingen, der in depressiven Zuständen eintritt, wäre gar nicht möglich, wenn nicht auch dieser Zustand das bliebe, was er als ein menschlicher ist, nämlich ein Aufenthalt bei den Dingen. Auf gute Erde ist zu achten. Ich glaube, Herr, dass man gar nicht so genau weiß, was man da macht. Deswegen macht man es ja. Und dass hier so diese Begriffswelten sind dann immer so Erklärungsversuche. Aber wenn man es erklären könnte, hätte man gar nicht die Motivation, es zu machen. Also Wand, Wand, Wand, Tisch, Bett, Stuhl, Leinen. Sauber, trocken, keine Spur von Erde. Der Raum und ich haben dieselbe Körpertemperatur. Ich verstehe jetzt seine Gesetze und er versteht meine. Wir sind zusammen vermessen. Wenn ich hier bleibe, kann mir nichts passieren. Also es ist eine verrückte, verrutschte Wahrnehmung. Ein Versuch, Realität zu begreifen. Mhm. Sprichwörtlich, indem ich erst versuche, zu bauen, noch einmal zu bauen. Alles steht fest. Ein perfektes Koordinatensystem umfängt mich wie ein Netz. X1 ist Tiefe, X2 ist Breite, X3 ist Höhe. Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die nicht auf Erfahrung basiert. Kennst du die Regeln, kannst du dich frei bewegen. Strenges Regelwerk, unendliche Freiheit. Wer Grenzen für unnötig hält, versinkt im Chaos. Auslöschung, Abgrund. Schneider ist ein führender Hersteller von Produkten rund um den Werkstoff Blei. Schneider liefert langlebige Dachbaustoffe, Erzeugnisse für Industriebatterien und zuverlässiges Schall- und Strahlenschutzmaterial. Auch in der modernen Medizintechnik, im Denkmalschutz und bei der Erzeugung regenerativer Energien kommen Produkte von Schneider zum Einsatz. Homepage des Unternehmens Anton Schneider Söhne GmbH und Co. KG. Heute leiten die Enkel des Firmengründers, Stefan und Thomas, das Unternehmen. Gregor Schneider ist ihr Bruder. Sein Haus Ohr steht neben der Fabrik. Nicht alle Produkte aus dem Hause Schneider sind sichtbar. Häufig befinden sie sich in Wänden. Im Inneren von Räumen dämmen bleifolienkaschierte Gipsplatten nicht nur Geräusche, sondern schirmen auch unerwünschte Strahlung ab. Ist ja merkwürdig. Was denn? Ist dieser Raum kleiner, als er sein müsste? Sie sind die Erste, der das auffällt. Nicht einmal in unserem Büro ist bisher jemand darauf gekommen. Szene aus dem Film Panic Room mit Jodie Foster. Das ist ein sogenannter Panikraum. Was? Ein Geheimraum. Wie ein Burgverlies im Mittelalter. Davon habe ich mal was gelesen. Die sind in exklusiven Neubauten groß in Mode. Man muss sich einfach vor einem Bruch der Privatsphäre schützen. Das ist perfekt. Die Alarmanlage geht mitten in der Nacht los. Was werden Sie tun? Die Polizei anrufen und bis zum Frühjahr warten? Im Nachthemd durchs Haus spazieren, um zu sehen, was los ist? Ich glaube kaum. Wände aus Stahlbeton. Eine separate Telefonleitung, getrennt vom Hauptanschluss. Man kann die Polizei anrufen und niemand kann die Leitung kappen. Sie haben ein eigenes Belüftungssystem, eine ganze Reihe von Überwachungsmonitoren, die so ziemlich jede Ecke des Hauses abdecken. Ach, das ist irgendwie unheimlich. Warum? Haben Sie nie was von Poe gelesen? Imperial Suite entspricht den höchsten Sicherheitsstandards und den genauen Vorgaben des Bundes- und Landeskriminalamtes. So führen zwei private Lifte direkt von der Tiefgarage in die Suite. Pressemitteilung des Hotel Adlon, Berlin. Die Sicherheitsausstattung, wie beispielsweise der Spion an der Tür, wird dennoch geschickt von der Innenausstattung verborgen. Die Räumlichkeiten der Suite sind im europäischen Stil gehalten und zeigen asiatische Einflüsse. Sie besteht aus einem Wohn- und einem Arbeitsbereich, einem Konferenzzimmer und einem Schlafzimmer mit angrenzendem Ankleidezimmer. Darüber hinaus gibt es eine Damenlounge mit Himmelbett und ein zusätzliches Badezimmer mit Whirlpool, eine finnische Sauna und einen Massage-Fitnessbereich. Die Suite wird komplettiert durch einen Panic Room, einen offenen Kamin sowie die Küche für den Butler. Es gibt ja auch, es taucht immer wieder auch der Versuch auf, sich zu isolieren. Abzuschirmen. Das taucht auch immer wieder auf. Also das annähernd Gleiche wird in dem Vorhandenen hineingebaut. Das, was unsichtbar ist, wird gleichzeitig sichtbar und geht in Alltäglichkeit auf. So. Wenn die Arbeit getan ist, geht es weiter. Ja. Hier ist anscheinend alles da. Ein Heizkörper für die kalten Tage, eine nackte Glühbirne hängt von der Decke, eine Petroleumlampe im Retro-Look steht auf dem Badewannenrand, im Schrank unten links eine schwarze Box darin, Sprachlernplatten, Italienisch für Anfänger, Bettzeug, eine kleine Trittleiter für die oberen Schrankfächer, ein erdfarbener Teekessel, Weingläser, teilweise benutzt. Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? La prima lezione. La famiglia Bianchi. La prima parte. Descrizione. L'illustrazione rappresenta un salotto. Nel salotto vi è la famiglia Bianchi. La famiglia Bianchi. Hier liebt man sich nicht. Das ist keine Laube zum Lieben, das ist eine Laube zum Lernen. Eine Lernlaube sozusagen. La mamma, il padre, la sorella. Bücher gibt es keine hier. Dafür wohnt die Familie Bianchi hier im Einbauschrank. Das sind Schellackplatten aus den 40ern, aus den 30ern oder noch älter? Linguafon heißt das Label. Jetzt ist auch klar, was der Kasten mit der Kurbel ist. Eine kleine Truhe mit einem Grammophon drin. In der Zelle sitzen, von Italien träumen und schon mal die Sprache lernen für den Tag, an dem man wieder rauskommt. Und dann die freundliche Familie Bianchi besuchen in Bella Italia. Das Leben beginnt gut. Es beginnt umschlossen, umhegt, ganz warm im Schoße des Hauses. Gaston Bachelard. Es hält den Menschen aufrecht durch alle Gewitter des Himmels und des Lebens hindurch. Es ist Körper und Seele. Es ist die erste Welt des menschlichen Seins. Bevor er in die Welt geworfen wird, wie die eiligen Metaphysiker lehren, wird der Mensch in die Wiege des Hauses gelegt. La signora Bianchi è la moglie del signor Bianchi. Il signor Bianchi è il marito della signora Bianchi. Meine Überwältiger legten mir ein Seil um die Brust und schleppten mich ein paar Fuß weit zu einer zerklüfteten Öffnung im Boden, in die sie mich gleich ohne große Rücksichtnahme bei der Behandlung hinunterließen. H.P. Lovecraft. Scheinbar äonenlang schlug ich gegen die unregelmäßigen Steinwände eines eingehauenen Schachts, den ich für einen der zahlreichen Begräbnisschächte des Plateaus hielt, bis mir seine ungeheure, fast unglaubliche Tiefe alle Grundlagen zur Spekulation raubte. Die Schrecken begannen mit einer merklichen Beschleunigung meines Herabsinkens. Ich schürfte grausam an den rauen und beengten Schachtwänden entlang, während ich rasend in die Tiefe schoss. Mir wird schlecht. Spucke sammelt sich ganz schnell in meinem Mund. Schweiß bricht aus mir raus. Ich versuche zu atmen, klebe am Boden, Grenzen aufgelöst. In einem Moment tauchte ich mit dem Tode ringend in diesen engen Schacht millionenfacher Marter. Doch im nächsten schwebte ich auf Fledermausflügeln in den Höllenschlünden, schwang frei dahin und schoss durch unendliche Meilen grenzenlosen muffigen Raums hernieder, stieg schwindelnd zu maßlosen Zinnen gefrierenden Äthers auf und stürzte dann atemberaubend in einsaugende Nadire gefräßiger, Übelkeit erregender tieferer Vakua. Ich bin im tauben Nichts. Ich höre meine eigene Frequenz tausendfach verstärkt. Verfügbare Information geht gegen unendlich. Keine Kontrolle, keine Grenzen, keine Wände. Energieeintrag exponentiell steigend, Abstand zur Belastungsgrenze sinkt. Systemkollaps eingeleitet. Entgegen Resonanzkatastrophe. Das Spannende ist, dass man mittendrin ist es einen komplett umgibt. Also die komplette Wahrnehmung anspricht. Finden wir nicht sogar in unseren Häusern Schlupfwinkel, wo wir uns gern zusammenkauern? Kauern gehört zur Phänomenologie des Wortes Wohnen. Mit Intensität wohnt nur, wer zu kauern versteht. So ähnlich wie Sisyphos den Koloss den Berg raufrollt, immer wieder von Neuem. Ja, blitzartig erkennt, seine Situation erkennt, sein Schicksal. Und in dem Moment es zu seinem Schicksal wird und sich damit identifiziert. Zumindest bekommt der absurde Mensch wieder einen Sinn, indem er das Schicksal als sein menschliches Schicksal annimmt. Die Bühne ist in zwei Ebenen unterteilt. Die obere zeigt den Tempel mit den Priestern und dem Volk. Darunter sieht man das Gefängnis, das zu Radames Grab werden soll. Opernführer über Aida. Letzter Akt. Radames ist schon zum Tode bereit und fleht in einem Gebet nur für das Glück Aidas. Diese aber hat sich heimlich in den unterirdischen Kerker geschlichen, nähert sich Radames und umarmt ihn. Radames beklagt mit tiefem Schmerz das Schicksal, das nun auch seine Geliebte erwartet. Aida tröstet ihn jedoch mit ihrem festen Glauben an den Engel des Todes, der sie beide ewigen Freuden entgegenführen wird. Während nun die beiden Liebenden ein Lied des Abschiedes vom Leben und von der Erde anstimmen, hebt Amneris, in Trauerkleidung gewandet, über dem Stein, der das Gefängnis der lebendig Begrabenen verschließt, ihre Totenklage an und bittet in dieser um Frieden für den Sterbenden. Ich lege mich wieder auf das Bett. Eindeutig der beste Platz hier im Raum. Meine Arme verschränkt zwischen Kopf und Kissen. Liebeslaube. Alles wieder unter Kontrolle. Also ich versuche es zu umschreiben mit Wiederholung oder Leerlauf von Handlungen. Das entsteht. Das kann man gar nicht, das konnte ich gar nicht planen. Das war ein Prozess. Hände betreten Linoleum, allein im Raum. Gebackene Erdkugeln, bis zu den Füßen 4,7 Meter, Consumatio. Blei gegen unerwünschte Strahlung, Mund atmet Windstille. Keine Bewegung, kein Wind in den Haaren, Stillstand. Aber mal angenommen, es gäbe keinen Ausweg mehr von hier. Dann wäre das der Anfang. Kochen, essen, versorgen, die Basis, auf die es ankäme. Ein Neuanfang. Ein einsamer Traum für alte Männer. Irgendwie lächerlich. Die Liebeslaube, eine Kunstbegehung von Stefan Zetnik. Mitarbeit Friederike Prick-Hoffmann. Es sprachen Mann Matthias Breitenbach, Frau Katharina Bach sowie Martin Rutenberg, Sophia Flesch-Baldin und Walter Filz. Ton und Technik Andreas Völzing und Judith Rübenach. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2018.